Erster David spricht mit den Anführern. Er redet mit allen Chefs. Zweiter David sagt zum Volk, wir rufen unsere Freunde. Alle Priester sollen kommen. Dritter, wir holen die Kiste Gottes zurück. Früher haben wir nicht nach ihr gefragt. Vierter, das ganze Volk sagt, ja. Das ist ein guter Plan. Fünfter, David ruft alle Leute in Israel zusammen. Sie gehen nach Kirjat Jearim. Sechster, David geht mit dem Volk nach Bala. Dort ist die Kiste Gottes. Siebter, sie stellen die Kiste auf einen neuen Wagen. Ussa und Ahio führen ihn. Achter, David und das Volk tanzen. Sie machen laute Musik für Gott. Neunter, die Rinder stolpern bei einem Platz. Ussa hält die Kiste fest. Zehnter, Gott wird sehr böse auf Ussa. Ussa stirbt neben der Kiste. Elfter, David ist traurig und sauer. Gott hat Ussa bestraft. Zwölfter, David hat nun Angst vor Gott. Er will die Kiste nicht mitnehmen. Dreizehnter, David bringt die Kiste zum Haus von Obed-Edom. Vierzehnter, die Kiste bleibt dort 3 Monate. Gott schenkt der Familie viel Gutes.